Ein Kommandoschrei. Wladimir, warte! Bleib hier, warte auf mich! Ich warte die ganze Nacht auf Wladimir. In den grauenden Morgen ragen halb verkohlte Reste des Hotels. Die Nacht war kühl und windig und hat das Feuer geschürt. Der Morgen bringt grauen, schrägen Regen. Er löscht verborgene Gluten. Schade. Es war ein gutes Hotel. Haben Sie Zwonimir gesehen? Es gab so viele Tote in dieser Nacht. Glauben Sie, Zwonimir ist unter Ihnen? Viele hat der Tod im Hotel Savoy erreicht. Wenn der Tod nachstellt, dann trifft er auch. Ignaz soll verbrannt sein. Und Hirschfisch auch. Wissen Sie, Glanz, dass Ignaz eigentlich Kallegoropoulos war? Der sagenhafte Kallegoropoulos. Was soll's? Ignaz? Kallegoropoulos? Kallegoropoulos? Ignaz? Das Hotel ist abgebrannt. Hier kann man keine guten Geschäfte mehr machen. Gabriel Dahn. Ich bin müde. Ich nehme den nächsten Zug. Er soll am Abend fahren. Abelglanz gehe ich zur Bahn. Wir sitzen im leeren Wartesaal. Wir fahren in einem langsamen Zug mit südslawischen Heimkehrern. Wissen Sie, wenn ich zu meinem Onkel nach New York komme. New York. Amerika. Henry Bloomfield. Amerika. Hotel Savoy, Hörspiel von Helmut Peschina nach dem gleichnamigen Roman von Josef Roth. Es spielten Gabriel Dann, Cornelius Obonja, Portier Ignaz, Thomas Thieme, Böhlaug, Peter Simonischek, Alexander Böhlaug, Christoph Eichhorn, Stasia, Brigitte Karner, Fisch, Thomas Neumann, Glanz, Walter Pfeil, Sanchin, Jerry Wolf, Arzt Peter Matic, Pansin Wesselin Georgiev, Blumfield Erik Hansen. Musik Dietrich Petzold. Dramaturgie Elisabeth Panknin. Schnitt Eugenie Kleesattel. Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Irene Fischer. Regie Robert Matejka. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Österreichischen Rundfunk Wien 1994. NDR Kultur. Das alte Werk. In dieser Sendung spielt die Kammerata Bern unter Leitung von Thomas Fury Kompositionen von Antonio Vivaldi, William Boyce, Georg Philipp Telemann, Henry Purcell und Giuseppe Tartini. Hören Sie zunächst das Konzert G-Dur für zwei Violinen, zwei Violoncelli, Orchester und Basso Continuo, Rüyom-Verzeichnis 575 von Antonio Vivaldi. Musik.